jetzt wünsche ich gute Unterhaltung und viel Spaß mit 1 Live für 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier zu dieser kleinen Sendung Plan B mit mir, Klaus Vier, bei der ich üblicherweise zu Beginn der Sendung ein Thema nenne, das ich dann versuche, erzählerisch in einigen Wortblöcken durch die Stunde hindurch zu verfolgen, aufzubröseln. Ich will ganz ehrlich sein, ich hatte heute einige Ideen, denen ich nachgegangen bin, aber nach einer Weile empfand ich sie angesichts des Flugzeugabsturzes in Südfrankreich, der vermutlich sämtliche Insassen das Leben gekostet hat, zu banal und habe diese Ideen dann entsprechend verworfen. So dass ich vor der Situation stehe, hier jetzt Musik spielen zu wollen und mich dazwischen bestenfalls bruchstückhaft sporadisch melde. Würde gerne beginnen mit einem Song aus dem neuen Album von Laura Marling, das heißt Short Movie. A battle he don't want to face alone. I bolt upwards and shake him off my back. He falls to his knees onto a bloody track. Well, I can't be your horse anymore. You're not the warrior I've been looking for. I see what you mean to do with me. I cannot protect you from who you want to be. Go face the Lord. It will not make you grow. I can't be your horse anymore. You're not the warrior I would die for. He, fearing solitude, began to beg. When he saw stuck a knife into my leg. Good luck walking on in your own bloody trail. This noble path you're on will send us both to hell. I'm just a horse on the moor. Where is my warrior? I stumbled some way on, licking my sores, tasting the memory of pain I have endured. Wondering where am I to go? Well, looking back on a bloody trail, you think that I should know. I'm just a horse with no name. Somewhere there's other beasts who think the same. I'm just a horse. place with no name. Someplace there's some other beasts who think the same. One morning I awoke to someone calling me. A priestess I'd seen once in some kind of dream. And she pulled an orange from the ground. Is this my warrior? Just a horse with no name. Where are my other beasts who think the same? I'm just a horse and the moon. Where is the warrior I've been looking for? See the change. Thank you. light struck from the lemon tree. What if I'd never seen hysterical light from Eugene? A lemon yogurt. Remember I bolted your shirt. I dropped the ashtray on the floor. I just wanted to be near you. Never sees the man who taught me to swim. He couldn't quite say my first name. Like a father, he led community water on my head, and he called me Subaru. And now I wanna be near you. Since I was old enough to speak, I've said it with alarm. Some part of me was lost in your sleeve, where you hid your cigarettes. No, I'll never forget. I just wanna be near you. Still I pray to what I cannot see. Sprinkler, I mark the evidence known from the start. From the bed near your death and all the machines that made a mess, far away the falcon flew. Now I wanna be near you. What's left is only bittersweet. Singing songs, if they'll never even hear you. Wir sind hier, 1-3-4, Plan B mit Klaus 4. Ist selten, dass ich hier zwischendurch mal sage, wo wir überhaupt sind, denn üblicherweise hänge ich einer wie auch immer gearteten Erzählung nach, und das ist heute nicht so. Ich habe das eben begründet. Ich fühlte mich schlicht und ergreifend nicht in der Lage, etwas aus mir rauszuholen, von dem ich irgendeine Wichtigkeit angenommen hätte angesichts der heutigen Ereignisse, dem Flugzeugabsturz. Ich habe gerade Musik gespielt von Sufjan Stevens aus seinem neuen Album. Davor haben wir BBO gehört als Remixer von dem Österreicher Dorian Concept. Ich liste das ruhig mal auf. Ich habe ein kleines Pianostück gespielt von einem Duo, das sehr gerne rund um Tasten spielt und Soundtrack-artige Entwürfe, Texturen entwickelt. Zwei, die ursprünglich aus Düsseldorf kommen, inzwischen in Berlin leben. Die Grand Brothers nämlich, von denen es ein neues Album gibt, Dilation. Wir gehen nochmal ein bisschen zurück. Da haben wir einen amerikanischen Singer-Songwriter gehört, den ich zuletzt am Sonntagabend schon spielte. Ich lerne ihn mit diesem Album kennen, Riley Walker. Bin total begeistert von ihm. Wahlweise begleitet er sich relativ spartanisch zur Gitarre, akustisch oder auch elektrisch. Oder aber er hat eine ganze Reihe von Musikern mit auf diesem Album. Er driftet sogar in Fusion-Jazz-Rock-artige Gefilde, wie wir das eben gehört haben. Das Ganze aus seinem Album Primrose Green. Und davor aber noch ein Song von Michelangelo, der in den 70er Jahren Songs veröffentlicht hat, die so vor sich hin schlummerten, und da bedurfte es einiger kundiger Leute, die vor nicht gar nicht allzu langer Zeit bemerkt haben, meine Güte, die Zeit hat diesen Liedern nichts anhaben können, der Wind ist im übertragenen Sinne durchgefahren, etwas Lack abgeblättert, aber die Substanz dieser sowieso etwas luftigen psychedelischen Tracks hat in keinster Weise gelitten. Und deshalb wird Michael Angelo mit 9 Songs wieder veröffentlicht, wenn auch erst im April. Heute schien mir insbesondere dieses etwas Beatleske Stück, was ich da eben gespielt habe, ganz gut zu passen. Auf Anthology Records wird dieses Album erscheinen. Dahinter verstecken sich gute Freunde, wie ich gelesen habe, eines von mir eh sehr geschätzten Labels aus den USA, Mexican Summer. Nämlich, einige von euch werden das kennen, man lebt, wohnt jahrelang in einer Stadt, hat dort Freunde, kennt jede nur denkbare Ecke und ist verliebt und alles nur Denkbare. Trotzdem kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo es aus welchen Gründen auch immer heißen kann, ich gehe. Dann verlässt man diese Stadt und fortan stellt sich die Frage, wird man sie überhaupt jemals wiedersehen? Oder aber wird man zumindest sporadisch nochmal in diese Stadt zurückkehren? Für beide Fälle gilt eigentlich, für den Erstgenannten natürlich umso stärker, kommt man zurück, reibt man sich verwundert die Augen und denkt, das ist ja überhaupt nicht mehr meine Stadt. Hier wurde ja alles verändert. Da, wo früher die Apotheke Hohmann war, ist jetzt ein Parkplatz. Wo das alte Postgebäude stand, befindet sich ein Supermarkt und direkt daneben ein Altenwohnheim. Solche und weitere Beispiele ließen sich zur Genüge finden. Aber selbst wenn man nur sporadisch in eine solche Stadt zurückkehrt, wird man solche Veränderungen nicht immer sofort wahrnehmen und dann an irgendeinem Punkt auch feststellen, meine Güte, ich kenne mich hier überhaupt nicht mehr aus, wie hat sich das verändert? So ähnlich ist es mir in den vergangenen 15 Jahren mit der Stadt Dortmund gegangen, die ich ziemlich genau im Jahr 2000 verlassen habe. Immer wieder hingefahren, alte Freundschaften aufrechterhalten, aufgefrischt, Veranstaltungen, Konzerte besucht und so weiter und so fort. Aber die Bauwut in Dortmund ist natürlich ähnlich wie in anderen Städten auch und nicht immer bekommt man das so alles zu Gesicht und wenn dann doch, dann ist man umso erstaunter. Wenn ich also jetzt mit dem Wagen, so wie das vor 10 Tagen der Fall war, nach Dortmund hineinfahre, dann habe ich mir schon seit Jahren angewöhnt, immer denselben Parkplatz anzufahren, weil ich nicht sicher bin, ob ich anderswo überhaupt noch einen kriege. Früher zum Beispiel wusste ich allein im unmittelbaren Bahnhofsbereich 3 Stellen, wo du locker und ziemlich sicher, ohne überhaupt etwas bezahlen zu müssen, 2, 3, mitunter sogar auch 4 Stunden stehen konntest. Aber das ist alles zugebaut inzwischen. Also führt mich mein Weg zu einer sogenannten Hafenschenke hinterm Bahnhof im Dortmunder Norden, die Schützenstraße ein bisschen hoch, dann links rein, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, die Feldherrenstraße. Nach 400-500 Metern kommt eine Kreuzung, türkischer Gemüseladen, Lottoladen und eben die Hafenschenke Saprosa. Da gibt's so ein paar Parkbuchten, da ist immer irgendwas frei und da stelle ich mich immer rein, weil da hat sich irgendwie nach meinem Dafürhalten nichts geändert. Da fühle ich mich zu Hause, obwohl ich da nicht mehr wohne. Und Gottlob ist der Inhaber des Saprosas, ein Typ namens Cornel, bis heute so aufmerksam und schickt mir immer das Kulturprogramm seines Ladens. Da passen so in Saprosa 60, 70, kann schlecht schätzen, 80 womöglich, wenn man beide Räumlichkeiten zusammennimmt, auch 90 Leute rein. Und seit Jahren beweist dieser Laden, wie man mit einem guten Händchen auch auf einer überschaubaren Fläche richtig gutes und sattes Kulturprogramm anbieten kann. Da spielt jetzt übermorgen, oder ich sollte ganz genau sagen morgen, denn wir befinden uns ja genau genommen schon im 25. März, morgen, also am Donnerstag, dem 26. März, gastiert dort ein Österreicher, den ich heute im Programm gesehen habe, bisher nicht kannte. Sein Name ist Bernhard Eder. Ich habe in aller Schnelle versucht, ich war so neugierig geworden, Kontakt zum Label aufzunehmen und plötzlich meldete sich der Künstler persönlich heute Nachmittag bei mir und war so freundlich, mir sein neues Album zuzuspielen. Das trägt den Titel Non-Sleeper. Und aus diesem Album, randvoll mit beschaulich, leicht sentimental, melancholischen Songs, möchte ich etwas spielen. Und während ich das spiele, denke ich an das Saprosa, stelle mir vor, da zu stehen, ein Bier zu trinken, ihm zuzuhören und auch vor dem Hintergrund der heutigen Ereignisse empfinde ich das als ein sogenanntes kleinstes Glück. So klein, dass man es unter jedes Unglück stellen kann, ohne dass es groß auffällt, ohne dass man groß damit angeben oder sich aufplustern will. Es ist das kleinste aller nur denkbaren Glücke. Bernhard Eder. Away, away, away, away, away, away, away, away, away.

Auch abseits von Gruppen wie Wanda oder Bilderbuch, die derzeit in aller Munde sind, glänzen Musiker und Produktionen aus Österreich weit über die Alpenrepublik hinaus derzeit. Und zu diesen Künstlern zählt auch Manu de Lago, den ich hier gerade mit Musik aus seinem neuen Album gespielt habe, ein sogenannter Hangspieler. Dieser Hang ist ein Instrument vom Klang her nicht ganz unähnlich den Steel Drums, wie wir das hier gerade gehört haben. Ein Mann, auch wenn es profan und vielleicht etwas abgegriffen klingt, der sich mittlerweile international höchste Reputation erspielt hat. Ich war eben stehen geblieben beim Programm der Dortmunder Hafenschenke Sub Rosa, in der natürlich jeden Samstag, wahlweise auch sonntags oder freitagabends der BVB, wie sich das gehört, geschaut wird. Dann platzt die Kneipe aus allen Nähten. Ich hatte da also gehalten, war die Schützenstraße dann hoch Richtung Innenstadt zum sogenannten U. Jeder von euch, der mal zumindest mit dem Zug durch Dortmund gefahren ist, kennt das, diesen riesigen Bau, der sich wahlweise aus welcher, je nachdem aus welcher Richtung man kommt, links oder rechts aufbaut. Das U, in dem mittlerweile meines Wissens zahlreiche, auch kulturelle Institutionen sitzen, gigantischer Bau, da also in die Richtung, dann rechts Rheinische Straße. Ein gemeinsamer Freund hatte ein Treffen arrangiert mit einem Journalisten, der in einem komplett anderen Genre zu Hause ist als ich, dem ich mich aber seit vielen, vielen Jahren freundschaftlich verbunden fühle. Sein Name ist Götz Kühnemund, der seit vielen, vielen Jahren eine echte Kapazität, Legende, Koryphäe in Sachen Heavy Metal und Hard Rock ist. Im letzten Jahr ist er ausgestiegen aus dem Rock Hard Magazin, hat ein neues gegründet, Death Forever, und ich glaube, ich darf das sagen, pendelt seit einiger Zeit zwischen Dortmund und Berlin. Jetzt trafen wir uns in einem Plattenladen an der Rheinischen Straße, und wie das so ist, wo stehst du? Ich sagte, ich stehe am Sub Rosa. Wieso stehst du denn da? Da bist du ja die ganze Strecke gelaufen, sagte Götz. Ja, ich sag, hier wird so fürchterlich viel gebaut. Man weiß ja gar nicht mehr als Fremder, wo man hier überhaupt noch parken soll. Ich stehe also am Sub Rosa. Gut, wir hatten unseren Talk. Götz drückte mir ein Album der Gruppe Rainbow in die Hand und sagte, wenn man dieses Album nicht hat, er sprach vom zweiten Album der Band, dann hat man gar nichts. Auch ich drückte ihm etwas in die Hand, was dort im Laden zu einem sündhaft teuren Preis ausgestellt war. Eine Platte, die ich vor Jahren mir bei eBay für sündhaft teures Geld geschossen hatte. Und ich sagte zu Götz, wenn du die nicht hast, dann hast du im Prinzip gar nichts. Ja, dann irgendwann war es an der Zeit, sich zu verabschieden. Ich ging also wieder zurück da, Schützenstraße. Ich muss das nicht alles wieder neu beschreiben. Stieg in meinen Wagen, fuhr los vom Sub Rosa, wo die Zeit so ein bisschen stehen geblieben ist, auf angenehme Art und Weise, kam sicher nach Hause, schaute heute ins Programm und sah etwas weiteres, was dort spielt, beziehungsweise eine weitere interessante Band. Auch deren neues Album, das Ende dieser Woche erst erscheinen wird, konnte ich mir kurzfristig besorgen. Ich rede von der bezaubernden und vermutlich der bezauberndsten Kölner Band Lingby, die jetzt Ende des Monats ihr neues Album Twist and Turn veröffentlichen wird und die am 2. April in der Dortmunder Hafenschenke Sub Rosa spielt. Es gibt weitere Auftritte, die ich an dieser Stelle nicht alle aufzählen möchte. Hier ist Lingby. It's there, but I don't see it. It is invisible. Sometimes it's there, but it's not. Sometimes I really don't see it at all, have no connection at all. What will be when you're not there anymore? Next time I'll listen more, I won't even talk, and I'll hear all of the thoughts you got. But when you gonna call again? If I'd have known that it would only be just then, years ago. It was two sitting on a bus, looking like the two of us, talking about the days gone by, what they did and they'd have done if they'd have had more time. This is it, because it always comes down to the time, how we want to pull back the time, if only for a moment, to clear out the mind. Surround myself by people that remind me of, people that I like that you knew. But more I'd like that they knew you than they know me. Just a little more than they now do, if only. Never want to make a fuss or talk about the two of us or how we could have filled up the time. But this is what rolls in the mind on and on, but then at least it still rolls in the mind. And it's good that it rolls in the mind. It means it survives and it's still alive. It means it survives and it's still alive. How we go, no one knows. Heavy days. Möglicherweise hat der eine oder andere den eben gespielten britischen Londoner Singer-Songwriter Charlie Cunningham im Vorprogramm der Mighty Oaks gesehen und zählt dann mit größter Wahrscheinlichkeit zu denen, die anschließend mit geradezu missionarischem Eifer die Klasse und die Großartigkeit dieses Mannes per Mund zu Mund und sonstiger Kommunikationsmöglichkeiten an weitere Freundinnen und Freunde herangetragen hat. Charlie Cunningham ist ein großartiger Typ, dessen Musik sich derzeit wie ein Lauffeuer verbreitet. Er wird im Sommer, am 24. Juni, eins seiner bis dato wenigen Konzerte in Deutschland geben, in der Kölner Wohngemeinschaft. Und gerade verklungen, ich schaue auf die Uhr, wir sind jetzt gleich durch, Bill Fay. Ich wünsche euch angenehme Gespräche gleich im 1Live Talk Radio mit Jürgen Domian. Mein Name ist Klaus Fiehe. Alles Liebe, alles Gute. Ciao.